Welche sind die an Feiertagen verbotenen knechtlichen Arbeiten? Die an Feiertagen verbotenen knechtlichen Arbeiten sind die sogenannten Handarbeiten, das heißt jene körperlichen Arbeiten, an welchen der Leib mehr als der Geist beteiligt ist, wie jene, welche gewöhnlich von Knechten, Arbeitern und Handwerkern verrichtet werden. Oft auch, nicht immer, aber oft auch mit Lärm verbunden, alles was lärmend ist, sollte man auch meiden, bis dann auch noch ein bisschen heißt. Die letzten Frage.